Ich freue mich, dass wir in der Apostelgeschichte fortlaufend lesen können, weil es ja nichts Neues unter der Sonne gibt. Was dort im Aufbau der Gemeinde Jesu von Ort zu Ort geschehen ist, geschieht ja auch heute. Und so wie der Apostel Paulus auch unter die Führung Jesu genommen worden ist, musste er auch Zeuge sein bei allen Schwierigkeiten, die er erlebt hat. Denn es ist ja nicht verheißen, so steht es auch schon in Johannes 15, dass Christen ohne Schwierigkeiten durch diese Erdenzeit kommen. Jesus sagt, haben Sie mich verfolgt, verfolgen Sie euch auch. Haben Sie mein Wort gehalten, werden Sie das eure auch halten. Also das heißt, wir wandeln ja in den Fußstapfen Jesu und erleben auch diese Angriffe, die der Teufel gegen Gott und sein Werk hat. Aber wir erleben auch und überwiegend die Segnungen Gottes, den Sieg Gottes, die Hilfe zur Überwindung der Schwierigkeiten. Und wir lesen ja derzeit die Berichte aus der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus. Ihm zur Seite war ja Silas, Lukas war auch dabei. Und das Wunder geschah, als er ja in Lystra gesteinigt worden ist, dass er nicht tot war, sondern aufgrund der Brüder, die ihn umringten, hat der Herr doch seinen Segen gegeben, dass er aufstand und ging in dieselbe Stadt zurück. Als er aber in der zweiten Missionsreise auch diese Stadt besuchte, sah er die Frucht dieser Arbeit. Also er hätte sagen können, es lohnt sich, gesteinigt zu werden, wenn das dabei herauskommt. Nämlich, dann sah er oder traf er diesen Timotheus beim zweiten Mal, als er dorthin kam. Und der hatte unterdessen eine wunderbare Arbeit getan. Er war anerkannt unter den Gläubigen. Er stand ihnen zur Seite. Er hatte offenbar ja auch mitgekriegt, was bei der ersten Missionsreise geschehen war, dass der Apostel Paulus aufgrund dieser guten, frohen Botschaft abgelehnt wurde, gesteinigt wurde. Aber er hat sich bekehrt. Und diesen nahm dann der Apostel Paulus mit auf den Weg, diesen jungen Mann. Er hatte ja eine jüdische Mutter, sein Vater war ein Grieche und Paulus ließ ihn beschneiden, um der anderen Juden willen, die ja immer irgendwie kritisch guckten, ob einer echt und rein ist und ob er vielleicht bestimmte Stätten betreten darf oder nicht. Diese Freude begleitete den Apostel Paulus auch in die weiteren Orte hinein. Er kam ja dann nach Philippi. Gott hat ihn so gelenkt, dass er nicht in Asien blieb, sondern er musste einfach über das Wasser nach Mazedonien. Und in Philippi wieder große Anfechtungen, Verkennung der Situation. Er wurde mit Silas gestäubt, gepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Er hatte blutige Striemen auf dem Rücken, aber es lohnte sich. Denn der Kerkermeister wurde mit seinem ganzen Haus gläubig und eine Offenheit in der Stadt entstand, dass die Gemeinde, die an Jesus glaubte, sich erbauen durfte. Gott hat das Loben und Danken des Paulus und Silas gehört mitten im Gefängnis und die Mitgefangenen haben das alles mitbekommen und der Herr schickte plötzlich ein Erdbeben, sodass die Türen aufgingen vom Gefängnis, die Ketten abfielen. Und der Kerkermeister in Panik geriet, denn wenn er nicht genug aufpasste auf die Gefangenen, dann war das sein Todesurteil. Und das wollte er ja an sich selber vollführen, indem er ins Schwert fiel. Aber Paulus rief, nein, nein, wir sind doch alle hier. Und das überzeugte ihn dann, dass er doch Jesus braucht. Er hatte ja die Predigt gehört. Er fragt, was muss ich tun, dass ich selig werde? Er fragte nach der Seligkeit. Und dann wurde ihm das erklärt. Er wurde gläubig mit dem ganzen Hause und Philippi hatte eine Gemeinde, die immer wieder die frohe Botschaft ausrief, Gott hat euch lieb, kommt zu Jesus Christus. Und von dort aus gingen ja die Apostel weiter und zwar kamen sie dann nach Thessalonich. Nach Thessalonich, ich lese ab Vers 5. Aber die halsstarrigen Juden neideten und nahmen zu sich etliche boshafte Männer Pöbelvolks, machten eine Rotte und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und traten vor das Haus Jasons und suchten sie zu führen vor das Volk. Da sie aber sie nicht fanden, schleiften sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch hergekommen, die Herberg Jason. Und diese alle handeln wider des Kaisers Gebote, sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie bewegten aber das Volk und die Obersten der Stadt, die solches hörten. Und da ihnen Genüge von Jason und den anderen geleistet war, ließen sie sie los. Die Brüder aber fertigten alsobald ab bei der Nacht Paulus und Silas gen Beröa. Also als sie nach Thessalonich kamen, ging ja der Apostel Paulus genau nach seiner Gewohnheit immer erst in die Synagoge. Warum? Weil das Evangelium zuerst immer den Juden gehört. Und auch den Griechen. Zuerst den Juden. So steht es dann auch im Römerbrief. Einfach aus dem Grunde, weil dieses Volk ja zuerst erwählt worden ist. Alles, was Gott für die Menschheit tat, tat er mittels dieses Volkes. Er ließ den Messias in diesem Volk aufwachsen, nicht in Deutschland, sondern in Israel, unter den Juden. Dort segnete er die ganze Menschheit durch seinen eingeborenen Sohn, der am Kreuz auf Golgatha alle Schulden der Menschen auf sich nahm, sie tilgte und den Tod überwand. Und nun einlädt, dass alle zu Gott kommen dürfen. Etliche fielen dem Apostel zu, Juden und Heiden, aber wir haben gelesen, da waren auch andere. Andere, die sich einfach nicht mit der frohen Botschaft betrauen ließen. Sie hatten sich festgefahren in ihrer Meinung, wie Gott zu handeln hat. Und da gab es keinen Weg rein. Und wer anders denkt als ich, der muss verfolgt werden. Das war ihre Meinung. Aber wir lesen, dass letztlich die Rebellion der Menschen gegen Gottes Werk nutzlos ist. In der Vorbereitung kam mir ganz spontan wieder dieser Psalm 2 in Erinnerung, wo ja die Frage gestellt wird, warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich. Die richten doch gar nichts aus. Die können auf die Barrikaden steigen, Gottes Werk und Wort kann nicht untergehen. Ja, die Könige der Erde, sie lehnen sich auf, die Herren ratschlagen miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel ist, der lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich habe aber, so sagt er, meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg. Darum küsset den Sohn, dass er nicht umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl denen, die auf ihn trauen. Also Rebellion ist immer nutzlos und das lesen wir auch von denen hier in Thessalonich. Aber die Rebellion, die der Teufel anzettelt, die soll Segen Gottes verhindern, der bereitet ist, um Menschen zu erquicken und durch sie ein Zeugnis der Gnade weiterzugeben. Gottes Segen, so können wir uns sagen, auch nach dem gelesenen Text, ist unaufhaltsam. Unaufhaltsam bei denen, die ihn suchen und sein Heil lieben. Wenn Gott uns segnen will, segnet er uns. Da kann jemand machen, was er will. Der Segen kommt an. Und wenn alles im Vorfeld schwierig erscheint und viele Barrikaden aufgebaut werden, Gott segnet oben drüber denjenigen, den er segnen kann. Unaufhaltsam ist sein Segen. Nach diesen Kämpfen in Philippi, die ich ja kurz angesprochen habe, und der siegreichen Verkündigung des Evangeliums dann in Thessalonich, versuchte der Feind, Gottes Werk der befreienden Gnade zu hindern. Petrus hat ja auch in seinem Brief geschrieben, wir kennen diese Stelle, 1. Petrus 5, Vers 8, der Teufel geht ja umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das macht er Tag und Nacht auch bei jedem von uns. Ob wir das nun merken oder nicht merken, er ist unterwegs, dass besonders Gläubige verhindert werden, ein Segen für andere zu werden. Und dass sie selber verzagt werden. Dass sie sich an Schwierigkeiten orientieren und aufhalten und nicht mehr auf die Verheißung des lebendigen Gottes schauen. Das ist das Teufelswerk und das geht Tag und Nacht und Nacht und Tag. Auch in unserer Stadt. Und hier versuchte der Widersacher das auch mittels der Leute, die festgefahren waren und nicht offen waren für das Evangelium. Aber Gott liebt alle Menschen und er möchte sie von Sünde und von der Folge der Sünde, nämlich der Verdammnis, befreit sehen. Die Verdammnis wird ja beschrieben, auch in Offenbarung 20. Da müssen ja alle einst vor dem Throne Gottes erscheinen. Und die nicht an Jesus Christus geglaubt werden, werden verurteilt nach ihren Werken und landen mit dem Satan im feurigen Pfuhl, wird dort beschrieben. Im feurigen Pfuhl. Und im Markus-Evangelium sagt der Herr Jesus gleich viermal, dass dort, da in dem feurigen Pfuhl, das Feuer nie erlischt. Das heißt, die Qual wird nie aufhören. Die Absonderung von der Herrlichkeit Gottes wird nie aufhören. Ewige Verdammnis. Und Gott hat aber kein Wohlgefallen, dass ein Mensch diese ewige Verdammnis erlebt. Darum sollte das Evangelium ausgebreitet werden. Satan allerdings hat was dagegen. Er will nicht, dass jemand gerettet wird. Darum arbeitet er fieberhaft gegen die Ausbreitung des Evangeliums. Er sucht sich auch immer wieder Gefäße, die er dazu gebrauchen kann, um gegen das Evangelium zu sein. Er sucht sich Menschen, die im Unglauben stehen und im Ungehorsam gegen Gott leben. So steht es auch in Epheser 2, Vers 2. Sein Geist hat das Werk in denen, die ungläubig sind in dieser Welt und die ungehorsam sind. Dann arbeitet er mit den Leuten. Deswegen, auch wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir plötzlich so Menschen, die so ganz schräg uns entgegenkommen, vorfinden. Ja, sie sind bewegt durch einen anderen Geist. Wir haben das, meine Frau und ich, auch sonderlich am Anfang des Glaubenslebens oft gemerkt, wie der Widersacher Menschen gebraucht hat. Und wir hatten beide da den gleichen Blick und merkten, dass der Satan durch diese Person und jene Person jetzt gerade auftrat, manchmal sogar durch Tiere. Haben wir genau gemerkt, das ist der Satan dort, ja, haben wir genau gemerkt. Einfach um uns zu schrecken und aufzuhalten auf diesem Wege des Glaubens und des Sieges. Der Aufbau der Gemeinde sollte aller Orten verhindert werden. Deswegen im Vorfeld immer diese großen Schwierigkeiten. Und wir lernen daraus, dass es heute auch nicht anders zugeht. Wenn wir im Glauben voranschreiten wollen, wird es immer Schwierigkeiten geben. Jemand, der nicht mehr vorangeht, einfach so nur, wie nennen das manche, Sofa-Christentum ausübt. Keine Schwierigkeiten, kann er bleiben, wie er ist. Aber sobald einer geistlich vorangehen will, kommen die großen Mauern, die großen Anfechtungen, die aber bereits durch Jesus Christus überwunden sind. Denn gerade, kommen wir zu dem Text zurück, diese Gemeinde zu Thessalonich, gerade diese, sollte ein Aushängeschild der besonderen Gnade Jesu sein. Sie sollte für viele ein Vorbild und eine Ermutigung werden, sich auf Gottes Wort zu verlassen. Sie war also eine herausragende örtliche Gemeinde später. Aber das wollte der Satan verhindern. Deswegen diese großen Angriffe hier in Thessalonich, diesen Aufruhr gegen die Apostel. Man sagte, sie verkündigen eine falsche Lehre. Sie sagen, Jesus sei der König. Wir haben aber doch nur den Kaiser. Ich komme noch mal darauf zurück, warum das so falsch ist. Von dieser Gemeinde hieß es nämlich später in 2. Thessalonicher, das ist ja, zwei Briefe sind an diese Gemeinde geschrieben worden, euer Glaube wächst sehr Euer Glaube wächst sehr und die Liebe eines jeglichen unter euch nimmt zu. Also ganz starke geistliche Akzente brachen hier auf, so dass die Leute der Umgebung das auch mitkriegten. Ja, 2. Thessalonicher 1, Vers 3, 4. Also, dass wir uns euer rühmen unter den Gemeinden Gottes über eure Geduld und euren Glauben in allen euren Verfolgungen und Trübsalen, die ihr duldet. Wir rühmen uns sogar unter den anderen Gemeinden. Ihr seid besonders da gesegnet. Die Kraft des Geistes geht von euch aus. Als diese Gemeinde noch nicht da war, wollte der Satan das natürlich verhindern. Bloß nicht die Gemeinde zu Thessalonich. Denn da könnte ja Gott in Jesus Christus ein großes Zeugnis aufrichten. Auch wurde durch diese Gemeinde die Hoffnung auf die Entrückung zur letzten Zeit bekannt gemacht. Vorher gar nicht. Auch an die Korinther später, das war ein Brief, der kam viel später. Aber bei den Thessalonichern, da wurde plötzlich offenbar, wir werden ja nicht alle entschlafen, sondern mit den Entschlafenen zusammen entrückt werden in den Wolken des Himmels. Auch das ist eine geistliche Offenbarung, die ja zurückgedrängt werden sollte. Sollte ja keiner erfahren, dass es sowas gibt. Die sollten ruhig alle Angst haben, wenn die Gläubigen gestorben sind. Nicht so wie die Thessalonicher zuerst sich fragten, ja, jetzt sind einige gestorben, was ist jetzt los? Sind wir übrig geblieben zum Tag des Gerichtes oder haben Sie das Gericht erlebt und so weiter? Und dann kam diese göttliche Offenbarung hervor. Nein, nein, die im Herrn gestorben sind, sind schon bewahrt. Und ihr, die ihr übrig bleibt auf diesen Tag, werdet gemeinsam mit ihnen entgegengerückt in den Wolken des Himmels. Eine wunderbare Aussage, die durch diese Gemeinde gemacht werden konnte. Allein diese Hoffnung wollte der Satan verhindern, und diese sollten nicht in Thessalonich aufwachsen oder aufkommen, diese Hoffnung. Sollte von vornherein verhindert werden. Doch Jesu Macht, und das können wir auch hier draus neu lernen, kennt keine Grenzen. Weder für das persönliche Leben noch für das Gemeindeleben. Jesu Macht kennt keine Grenzen. Was wir hier vorfinden, ist ja ein Wesenszug bei Festgefahrenen, die sich nicht mehr korrigieren lassen wollen, der dann zur Herzenshärte führt. Das ist der Neid. Neid. Denn was haben die gesetzestreuen Juden dort gesehen? Sie haben gesehen, dass Menschen fröhlich werden, dass Menschen zuversichtlich werden, dass der Predigt, die die Apostel weitergeben konnten, Menschen zufielen. Und sie lebten ja nur nach dem Gesetz, nicht? Immer hart, hart, hart, hart, hart. War immer alles sehr streng, dunkel, ernst. Keine Freude. Und entweder musste man sich selbst in diesen geistlichen Weg begeben, oder man musste ihn kämpfen. Man musste neidisch sein. Die von Neid erfüllten Juden über die Befreiung und Freude vieler Menschen durch das Evangelium ließ sie dann zu Rebellen werden. Rebellen gegen Gott, obwohl sie ja Gott dienen wollten. Sie wollten Gott dienen und wurden Rebellen gegen Gott. Statt sich dem Evangelium zu beugen und auch Folgendes zu bekennen, das ist ja auch für den natürlichen Menschen oft schwer, dass Gottes Wege anders sind als die eigenen Wege. Das hätten sie nur einfach annehmen müssen. Ach, Gott geht weiter, habe ich ja gar nicht gesehen, wie er weitergeht, aber die Ankündigung, dass er weitergeht, kenne ich ja. Denn sie kannten ja auch das Wort aus Jesaja 55, 8 und 9, wo es heißt, wo der Herr sagt, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, die sind viel höher als eure. Ah, Gott geht weiter. Ja, dann horchen wir mal einfach zu. Aber sie weigerten sich, zuzuhören. Ihre Erkenntnis, ihre Wege waren absolut, da gab es keine neuen Erkenntnisse, neuen Wege mehr. Das zeichnet ja gesetzliche Christen auch aus. Deswegen kommen die ja meistens gar nicht voran, weil sie sich festgefahren haben. Sie sind für die Führung Gottes gar nicht mehr offen. So hat es zu sein, so habe ich es erkannt und so müssen es möglichst alle tun. Ja, da kommt man dann in ein Stadium des Verfolgens, nicht des Folgens. Neid fördert auch den Hochmut und lässt geistliche Unordnung im Leben des Menschen aufkommen. Jakobus, der Bruder des Herrn, hat auch in seinem Brief, 3. Kapitel, Vers 16, so geschrieben: Wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung. Da ist Unordnung und eitel böses Ding. Er meinte jetzt nicht die Wohnung, die kann vielleicht gut aufgeräumt sein. Im Geistlichen ist einfach Unordnung. Da stimmt's nicht, da ist kein klarer Weg mehr zu sehen. Neid verbaut einfach die Sicht für den guten geistlichen Weg. Und in 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 4 steht, dass aus der Undemut vor Gott gleichfalls Neid entspringt. Ich lese uns mal diese Verse. 1. Timotheus 6, 3 bis 4. So jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die gemäß ist der Gottseligkeit, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortkriege, aus welchen entspringt Neid, Hader, Lästerung, böse Argwohn. Das heißt, wo dann sich jemand nicht mehr führen lässt, hat mit seiner Erkenntnis abgeschlossen, obwohl er Gott dienen will, verfällt er in diese schlechten Wesenszüge und schadet sich und andere. Das war hier in Thessalonich vorherrschend. Wir lesen auch in den Sprüchen Salomos ergänzend Ähnliches, und zwar in Sprüche 30, Vers 5 und 6 und 11 bis 14 lese ich mal, wo dann auch dieser Eigensinn und Neid der Menschen zutage tritt, wo man nicht mehr auf Gottes Stimme hört. Vers 5 und 6 lautet: Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tue nichts zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und du werdest lügenhaft erfunden. Und jetzt Vers 11. Wenn du das dann doch tust, dann ist das eine Art, die ihren Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet. Es ist eine Art der Menschen, die sich rein dünkt und ist doch von ihrem Kot nicht gewaschen. Es ist eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhält. Es ist eine Art, die Schwerter für Zähne hat und Messer für Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Es ist eine Art, so können wir sagen, die andere nicht zur Freude in Gott durchdringen lässt. Und das taten hier diese übergesetzestreuen Juden. Sie konnten sich nicht erfreuen an der Freude derer, die ihre Sündenvergebung angenommen haben und neue Zuversicht auf Leben mit Gott und ewiges Leben gewonnen haben. Sie mussten bekämpft werden. Es ist eine schlechte Art. Besonders solche Menschen werden ja durch Ungehorsam hart. Sie kriegen ein hartes Herz. Hart. Die von Gott gehört haben und sich doch nicht beugen unter der Botschaft des Lebens. Wir denken daran, dass ja das lebendige Wort Gottes erspürt werden kann. Zum Beispiel Nikodemus, der bei der Nacht zu Jesus kam. Er hat was verspürt durch diese Worte Gottes. Das, was Jesus Christus sagte, ja, da merken wir, da ist noch was mehr, was Gott für uns bereitet hat. Da ist eine Erfüllung seiner Verheißungen vorhanden. Und das möchte ich doch mehr erkennen. Oder eben der sein Grab zur Verfügung gestellt hat und den Leichnam Jesu in Empfang nehmen wollte nach der Kreuzigung. Josef von Arimathia, der hat auch was gemerkt. Und wenn man etwas merkt, hat man nur die Wahl, darauf einzugehen oder es abzulehnen. Diese hier in den Synagogen haben auch was gemerkt. Sie haben Gleiches gemerkt wie diejenigen, die sich bekehrt haben. Aber sie wollten ihre Glaubensvorstellung festhalten. Da darf nichts geändert werden. Dann muss ich ja zugeben, dass ich gar nicht so heilig und vollkommen bin, wie ich den vor den anderen mich präsentiere. Ich bin ja auch ein Sünder, muss ich dann sagen. Ich brauche auch Vergebung. Und dieser Stolz ließ es nicht zu, denn durch kontinuierlichen Ungehorsam wird das Herz hart. Es ist nicht mehr empfänglich für die freimachende Botschaft. Hier ist also der Grund zu suchen, dass besonders die Juden im Neid gegen die Apostel entbrannten, statt sich an den befreiten und zur Freude durchgedrungenen Menschen mitfreuen zu können und Gott die Ehre zu geben. Auch heute geht das ja genau so. Wir finden das immer wieder in gleicher Form vor. Der Prophet Hesekiel wurde ja auch in seinem Auftrag, den Ratschluss Gottes Israel zu verkünden, besonders auf diese halbreligiösen und halbherzigen hingewiesen. Er musste das Gleiche da schon aussprechen. Hesekiel 2, Vers 3 bis 5 lese ich mal. Gott sprach: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu dem abtrünnigen Volk, so von mir abtrünnig geworden sind. Sie samt ihren Vätern haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gearbeitet. Aber die Kinder, zu welchen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Also Leute, die Gott eigentlich kannten, die das Gesetz Gottes kannten, das Wort, das durch Mose dem Volk Israel gegeben worden ist, auch die Verheißung. Sie haben verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht der Herr, Herr. Sie gehorchen oder lassen's? Es ist wohl ein ungehorsames Haus, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen war. Das heißt also, die Botschaft wird trotzdem verkündigt, aber das Herz ist bei vielen schon so hart, dass sie nicht aufnehmen. So in Thessalonich auch geschehen. Später hat der Apostel Paulus sogar die Gläubigen in Ephesus gemahnt, aufzupassen, dass unter ihnen auch solche Leute sein werden. Sie sollen wachsam sein. Lesen wir dazu mal in der Apostelgeschichte 20, wo wir auch noch hinkommen, als er sich von diesen Gläubigen, den Ältesten von Ephesus, dann verabschiedete. Da sagt er dann in Vers 28, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Also er hat hier schon gemahnt, dass solche Halbherzigen, die sich nicht mehr von Gott korrigieren lassen, mitten in den einzelnen Gemeinden aufbrechen. Auch darauf soll man Acht haben, indem man einfach auf Gottes Wort allein achtet und Jesus Christus in allem die Ehre gibt. Wir verstehen an dieser Stelle auch das, was der erhöhte Herr in den Sendschreiben den Gemeinden zukommen ließ und sagte, zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 15, der Gemeinde zu Laodicea: da sind doch alles Halbherzige. Ach, dass ihr doch heiß werdet oder ganz gottlos kalt. Aber ihr seid so mittendrin, so halb religiös. Darum werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Ist ein gefährlicher Zustand, halbgläubig zu sein. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder des ganzen Ratschluss Gottes aufnehmen im Herzen oder überhaupt nicht. Zwischendrin ist man ein unglücklicher Mensch und macht auch, wenn möglich, andere unglücklich. Auch aus der Anklage der Juden vor den Obersten in der Stadt Thessalonich können wir die gefährliche Halbherzigkeit sehen. Was sagten sie? Sie sagten, diese, die da gekommen sind, sie handeln gegen des Kaisers Gebote, denn sie sagen, ein anderer ist König, nämlich Jesus. Eigentlich, als Juden, die Mose und die Propheten kannten und glaubten, sollten sie ja gleichfalls Gott als ihren König bekannt haben. Aber plötzlich war der heidnische Kaiser wichtig. Merken wir, Halbherzigkeit führt zu Fehlurteilen und man arbeitet an der falschen Seite mit. Sie sollten ihren Gott als König bekannt haben, so wie es auch im Psalm 2 steht, ich habe meinen König eingesetzt zu Jerusalem. Ein König, der auch über den Geboten des römischen Kaisers steht. Da hätten sie sagen können, ja, wir haben einen König, Gott ist unser König, aber sie haben gesagt, der Kaiser ist unser König und deswegen reden sie von Jesus, dem König. Das sind sie gegen den Kaiser. Sie sind also dann nicht gegen Gott, was sie hätten sagen sollen, wenn sie überhaupt schon urteilen, sondern gegen den Kaiser. Aber das Wort Gottes zu Samuel war hier gleichbedeutend auch für solche Situationen. Als das Volk Israel einen König haben wollte, war Samuel ja sehr traurig. Er war sehr traurig. Und der Herr hat sein Herz gesehen. 1. Samuel 8, Vers 7 bis 8. Da sprach der Herr zu ihm, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Lass sie diesen Weg gehen, sollen sie ernten, was sie säen. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht soll König sein über sie. Ja, hier steht das, nicht König sein. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf den Tag, und sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Also auch hier, ja, wir wollen den König nicht haben. Der Kaiser ist jetzt wichtig, von Rom. Sie wollen Gott nicht als König haben. Und das machte sie zu Rebellen gegen das Evangelium und suchte natürlich Paulus und Silas, sie konnten sie nicht finden und haben den dann geschleift vor die Obersten, da wo Paulus und Silas wohnte, bei dem, der sich bekehrt hat aus der Synagoge und sagen, ja, der Jason, der beherbergt die, nicht? Der steht da auch zu dem Evangelium. Aber sie konnten den Paulus nicht finden, ja. Aber das war ihre große Rebellion. Auch die weltlichen Obrigkeiten haben das ja zum Teil erkannt. Und ich möchte mal sagen, für unsere Zeit, ich bin davon überzeugt, dass sich etliche, auch Gottlose, in unserer Regierung linksgerichtete das Lachen über die Christen nicht verkneifen können. Die lachen darüber. Die wollen gläubig sein. Die machen ja sowieso nicht, was in der Bibel steht. Die machen was ganz anderes. Die lachen darüber. Die sagen das jetzt nicht, weil sie sagen, ja, macht mal ruhig weiter so. Das ist schon gut so. Nützt uns. Nützt uns, wenn ihr nicht mehr nach Gottes Wort geht. Ja, ihr wollt euch auf den Kaiser, auf die Regierung berufen. Macht das mal, ja. Ihr habt ja offenbar keinen König mehr. Viele lachen sich da über das Christentum ins Fäustchen, ne? Und sagen, da haben wir sie endlich mal von ihrem Glauben weggekriegt. Die sind schon nicht mehr ernst zu nehmen. Und Pilatus hatte das ja auch erkannt. was eigentlich im Herzen derer, die da meinten, sie stehen ganz fest zu dem lebendigen Gott, vor sich ging. In Matthäus 27, Vers 18 sagt er, er erkannte, dass sie Jesus aus Neid überantwortet haben. Aus Neid. Weil da plötzlich etwas aufbrach, was viele Menschen glücklich gemacht haben. Und was sie ihnen nicht geben konnten. Sie wollten ja der Mittelpunkt sein. Und nicht Gott in Jesus Christus. Und aus Neid haben sie Jesus überantwortet. Und das erkannte Pilatus. Und so war das hier in Thessalonich auch. Aber die Kraft Gottes und des Evangeliums bleibt immer bestehen. Zu allen Zeiten. Wenn Gott etwas Besonderes im Leben der Menschen oder der Völker tun wollte, widerstand ja zunächst der Satan diesem Weg und diesem Begehren mit seiner ganzen höllischen Kraft. Allerdings, es nützte ihm schlussendlich nichts, vergebliche Rebellion. Er wurde abgedrängt und er wurde immer geschlagen und wird es auch heute und immer sein. Hier ist immer Glaube und Geduld der Gläubigen gefordert. So wie bei Paulus und Silas in den einzelnen Städten mussten sie immer abwarten, was nach den Anfechtungen kommt. Und siehe da, da kam Wunderbares bei raus. Aber abwarten, Geduld der Gläubigen. Ja, ich bin doch nicht umsonst hier in Thessalonich. Da muss doch irgendwie was Besonderes sein. Gott hat mich doch nicht umsonst nach Philippi geschickt. Da muss doch was Besonderes sein. Ich muss nur abwarten. Ja, und das müssen wir auch. Einige Beispiele. Als Gott zum Beispiel Israel mit dem Bewahrungsmaßstab durch die Gebote, Gesetze vom Sinai segnen wollte, hatte der Satan was dagegen. Kurz zuvor, in 2. Mose 17, Vers 8 bis 16, sandte der Satan Amalek mit seinen Leuten und fing an, dieses Volk, was endlich mal frei geworden ist aus Ägypten, zu bekriegen. Und was tat dann Mose? Der ging auf einen Berg mit Aaron und Hur und betete. Während er betete, siegte Israel. Seine Arme wurden langsam müde und dann hat man ihn auf einen Stein gesetzt und Aaron und Hur haben die Arme gestützt, damit die Arme oben bleiben. Aber der Teufel hatte was dagegen. Und als nun der Sieg über Amalek errungen wurde, kamen sie dann zum Berg Horeb und empfingen die Gaben Gottes. In seinem Wort. Ganz wunderbar. Und ein anderes, als Jesus Christus in diese Welt kam, um das Opfer zu unserer Erlösung, Erlösung von Sünde und Tod zu bringen, sandte der Satan den Herodes aus. Und hat sich den gegriffen und gesagt, komm, jetzt töte alle Kinder zu Bethlehem. Und er hat das getan. Er wollte verhindern, der Satan, dass der Messias tatsächlich auftritt. Und wieder klappte das nicht. Jesus lebte. Und er tat genau dieses Werk für uns, was uns zur Freiheit diente. Ein drittes, Gott will ja, dieses sein Volk Israel, was unter alle Nationen zerstreut ist, wieder sammeln in das Land der Väter. Was ja geschieht, nicht? Und wir haben ja jetzt kürzlich wieder gehört, aus China kommen auch Leute zusammen, ja, auch Juden, wir sind auch noch da. Und dann kommen die aus Äthiopien, dann kommen sie auf Afghanistan, von Nordindien, plötzlich sind sie da. Ja, auch die 10 Stämme, die kommen dort. Und Gott hat das ja verheißen. Er hat verheißen in Jeremia 31, wenn ich uns das mal so ins Gedächtnis rufen kann, ab Vers 8, siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln aus den Enden der Erde, Blinde, Lahme, Schwangere, Kindbetterin, dass sie in großen Haufen wieder hierher kommen soll. Sie werden weinend kommen und beten, so will ich sie leiten. Ich will sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Wege, dass sie sich nicht stoßen, denn ich bin Israels Vater, so ist Ephraim mein erstgeborener Sohn. Hört ihr Heiden des Herrn Wort und verkündigt's fern in den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Das ist Gottes Wille. Und jetzt hat sich der Satan durch die Jahrhunderte aufgemacht mit dem Höhepunkt des Holocaust, um das zu verhindern. Die dürfen nicht zurück. Die müssen, Endlösung, müssen vernichtet werden. Was ist entstanden? Der Staat Israel 1948. Gott geht immer weiter. Vergebliche Rebellion, das sollte uns persönlich auch ermutigen für unseren Alltag. Rebellion erfahren wir viel, das ist aber alles vergeblich, wenn wir nur beim Herrn bleiben. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Holocaust. Jetzt gibt es den Staat Israel, der ein Segen wird für viele schon jetzt unter den Nationen. Was da alles Gutes für die Nation kommt, aus Technik, Medizin und Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und bevor Jesus Christus als Messias Israels wiederkommt, mit großer Macht und Herrlichkeit, wird wieder der Satan versuchen, sich dagegen aufzulehnen in der großen Trübsal. Wir lesen ja in Offenbarung 16 ab Vers 13, dass da drei Geister der Dämonen ausgehen, alle zu verführen gegen Gott. Ja, dann kommt das Schalengericht und es ist fertig, es ist aus. Und dann kommt der Herr, großer Macht und Herrlichkeit, und wird deutlich machen, dass er schon immer der Herr gewesen ist. So lesen wir es in Matthäus 24. Das Reich Gottes wird den Satan überwinden. Und so geht es allen Gläubigen, wenn sie besondere Glaubenssiege erringen sollen. Sie werden vorher angefochten. Das Vorfeld ist immer dunkel, aber was danach kommt, ist Licht. Und die Dunkelheit kann sich ja auch so in unserem Leben auswirken. Plötzlich werden Gerüchte in die Welt gesetzt über den und den und den und den. Ja, das passiert ja alles. Oder es kommt eine üble Nachrede zum Vorschein oder manche Krankheitsherde gedeihen. Unglückskräfte machen sich auf. Es entstehen Widerwärtigkeiten, auch Zank unter den Gläubigen. Aber wenn wir festhalten an Jesus Christus, kommt danach der Sieg und wird offenbar die Herrlichkeit. Jason, nochmal zurück zum Text, der Oberste der neu entstandenen Synagoge und Schule in Thessalonich, blieb fest und verleugnete Jesus Christus nicht. Der Sieg des Evangeliums wurde offenbar und die Apostel konnten weiterziehen nach Beröa. Diese zweite Missionsreise sollte ja noch ein Stück weitergehen, nämlich bis Korinth. Und überall sollten Gemeinden aufwachsen, die Jesus als den einzigen und wahren Erlöser erkennen und bekennen sollten. Ja, Gott in Jesus behält den Sieg, was auch immer kommt. Darum gilt es, immer in jeder Anfechtung auszuhalten, durchzuhalten, Glauben zu halten. Denn Gott kommt nie zu spät. Petrus konnte das auch bezeugen in dem Brief, in seinem ersten Brief. Und er sagt, passt auf, lasst euch nicht die Hitze, die Anfechtung schwer werden oder befremden. Ich lese mal diese Verse 12 bis 13. Lasst euch diese Hitze, die euch begegnet, nicht befremden, als ob euch was Seltsames widerfährt, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Freude und Wonne. Lasst euch also nicht betrüben durch diese Anfechtung, die Hitze und die Schwierigkeiten, die auf euch zukommen. Die sind schon alle überwunden. Allerdings, wer groß sein will, so wie damals in Thessalonich die gesetzestreuen Juden, der wird erniedrigt. Wer aber demütig auf den Herrn harrt und hofft, der wird erhöht, so wie die Gemeinde, die dann entstanden ist in Thessalonich. Wenn wir wissen, dass die Rebellion Satans nutzlos ist, und wir darum in der demütigen Haltung vor dem Herrn bleiben, wird uns stets der Sieg und die Überwindungskraft Jesu zuteil werden. Wir können dann mit Paulus auch sagen in Römer 8, Vers 37, in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat, nämlich Gott in Jesus Christus. Vergebliche Rebellion des Satans. Nehmen wir das in unser persönliches Leben auch einfach mal so mit.